am 25. August und am 27. Dezember 1594 wurden Mordanschläge gegen den König ausgeführt. Anfangs Januar wurde der Jesuit Guinard in Paris wegen Aufhetzung zum Königsmord hingerichtet. Man hatte bei ihm eine Schrift gefunden, in der er den letzten Mordanschlag gebilligt und geschrieben hatte, Zitat, »Wenn man nicht Krieg führen kann gegen den König, muss man sich seiner entledigen um jeden Preis, auf welche Weise auch immer«, Zitat Ende. Heinrich IV. Gab 1598 den Hugenotten im Edikt von Nantes im Allgemeinen Gleichberechtigung und den Katholiken. Der Jesuit hatte eine starke Niederlage erlitten. Unter dem Einfluss seiner zweiten Gemahlin aus dem Hause Medici nahm indes Heinrich IV. Einen Jesuiten als Beichtvater. Frankreich blieb den Jesuiten frei. Die Mordanschläge hatten den König verängstigt. Er sagte zum Minister Sully, Zitat, »Lasse ich sie nicht herein, so ist kein Zweifel, dass ich sie zum Äußersten treibe, so würde mein Leben durch ihre Versuche, es zu zerstören, elend und traurig. Ich müsste immer auf der Hut sein gegen Gift und Dolch. Denn diese Leute, die Jesuiten, haben ihre Köpfe und ihre Beziehungen überall und haben große Geschicklichkeit, die Geister zu lenken, wie sie es wünschen.« Zitat Ende. Er sollte indes seinem Schicksal nicht entgehen. Im Jahre 1610 entschloss er sich zum Kriege gegen das Haus Habsburg, weil dieses Gebiete am Niederrhein, die durch den Tod ihres Fürsten frei geworden waren, für sich in Besitz nehmen, er aber solchen Machtzuwachs dieses Hauses nicht zulassen wollte und dafür eintrat, dass die Gebiete nach der Erbfolge in die Hände anderer Fürsten kämen. Da diese aber Protestanten waren, wurde in den Kirchen Frankreichs gegen das Unterfangen des Königs, zu deren Gunsten in die deutschen Verhältnisse einzugreifen, gepredigt und, verwirrt durch die jesuitischen Lehren über die Berechtigung des Fürstenmordes, erdolchte Ravaillac den König. Der König unterblieb, aber das französische Volk bezeichnete die Jesuiten als Mörder. Unter den Nachfolgern König Heinrichs IV., Ludwigs XIII. Von 1610 bis 1643 und Ludwigs XIV. 1643 bis 1715 blieben Jesuiten Beichtväter der Könige von Frankreich. Ihr Einfluss wurde unter der Regierung Ludwigs XIII. Durch Kardinal Richelieu ausgeglichen, der eine Unterstützung der Protestanten in Deutschland in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges gegenüber der wachsenden Macht des Hauses Habsburg in Deutschland für angemessen hielt und sich jesuitischen und päpstlichen Wünschen, gegen die Protestanten einzugreifen, nicht fügte. Unter Ludwig XIV., namentlich nach dem Tod Mazarins, herrschten sie unumschränkt, schufen das unumschränkte Königtum und beherrschten das französische Volk. Es ist kein Zufall, wenn gleichzeitig der wirtschaftliche Verfall Frankreichs begann. In England hatte sich Heinrich VIII. 1531 aus sehr weltlichen Gründen, es handelte sich um eine Scheidung seiner zahlreichen Ehen, vom Katholizismus losgesagt und die anglikanische Kirche gegründet. Sein Sohn Edward VI. Von 1547 bis 1553 war in den Fußstapfen seines Vaters geschritten. In dem streng katholischen Irland setzte sofort die Tätigkeit der Jesuiten gegen den Glaubenswechsel ein. Leines selbst sandte seine Abgesandten dorthin und gab ihnen genaue Anweisungen über ihr Verhalten, wie sie die Bevölkerung verhetzen, aber sich selbst vor Entdeckung schützen sollten. Unter Maria der Blutigen von 1553 bis 1558 sollte mit Folter und Scheiterhaufen noch einmal die Gegenreformation in England durchgeführt werden. Die blutige Maria und die Jesuiten erreichten indes ihr Ziel nicht. Unter ihrer Nachfolgerin Elisabeth von 1558 bis 1603 kam die anglikanische Kirche wieder zu ihrem Recht. Die Königin suchte dabei, ihren katholischen Untertanen weitgehend entgegenzukommen. Sie wurde trotzdem von Papst Pius V. 1570 in den Bann getan. Der Jesuitengeneral, der Papst, Philipp II., König von Spanien und die Herzöge von Guise wollten nun England mit Waffengewalt zum Katholizismus zurückführen. Sie erwarteten Unterstützung aus katholischen Kreisen Englands und Irlands, die sich gegen die Königin erheben sollten. Der Jesuit Parsons verfasste auf Befehl seines Ordensgenerals zwei Schriften an den Adel und das Volk von England und Irland und forderte beide auf, den Bann des Papstes zu vollstrecken. Jesuiten waren aber nicht nur die Einpeitscher, sondern auch die Vermittler nach England hin. Es ist bekannt, dass die Kriegspläne scheiterten, ein schweres Unwetter ließ die Armada, die Flotte Philipps II. 1588 an den Küsten Englands zum größten Teil untergehen. Führten Aufruhr und Krieg nicht zum Ziel, so sollten Mordanschläge gegen das Leben der Königin den Wünschen des römischen Papstes und der Jesuiten förderlich sein. Zahlreiche Anschläge haben das Leben der Königin bedroht, zahlreiche Mordbuben wurden von jesuitischer Seite nach England geschickt. Die Anschläge kamen nicht zur Ausführung. Die Königin erfuhr sie rechtzeitig. Sie hatte ihre Vertrauensleute, die den römischen Glauben hatten annehmen müssen, bis nach Rom, dem Herde aller dieser Mordverschwörungen gesandt. Aber auch mit ihrem Nachfolger Jakob I. aus dem Hause der Stuarts war der Jesuit nicht zufrieden. Er hatte auch die Jesuiten der Mordanschläge an der verstorbenen Königin beschuldigt und Untersuchungen angeordnet. In der Pulververschwörung vom 5. November 1605 sollte König Jakob I. nebst dem Parlament bei der Parlamentseröffnung in die Luft gesprengt werden. Es ist kein Zweifel, dass die Jesuiten an dem Verbrechen teilgenommen und von ihm gewusst haben. Jesuit Garnet, Provinzial der englischen Ordensprovinz, leugnete einen Brief, den die Richter in der Hand hatten, auf seinen Priestereid ab. Er hielt sich dazu berechtigt, weil er ja nicht wusste, dass die Richter diesen Brief besäßen. Echt jesuitisch.